Ich wurde als ein scheiß Kanacke betitelt, während ich einkaufen war. Von dem gleichen Mann, der mich als ein scheiß Kanacke betitelt hatte, wurde ich später auch Dieb genannt im ganzen Laden und musste meinen ganzen Einkauf zeigen. Ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich eigentlich nichts getan hatte.